Wer ist der verheißene Messias? Das Übergang dann logischerweise zum zweiten Glaubensartikel. Der verheißene Messias ist Jesus Christus, wie uns der zweite Glaubensartikel lehrt. Das machen wir dann das nächste Mal. Knüpft sich also, knüpft das eine ans andere an, wie wir hier sehr schön sehen. Sehr, sehr schöner Katechismus, der Heilige Pius X. Da zusammengestellt hat, weil das ja nur für die Diözese Rom von ihm dann als Papst vorgeschrieben worden und sehr bald nach seiner relativ kurzen Amtszeit von 11 Jahren wieder in Vergessenheit geraten bzw. abgewandelt worden und durch andere Katechismen abgelöst worden, die nicht unbedingt besser geworden sind, aber gut, alle noch gut. Aber hier ist es schon sehr vollständig, sehr einleuchtend und viele Erklärungen sind auch ohne weitschweifend zu werden, wie in anderen Katechismen, Spirago und so weiter, doch sehr vollständig.